so beginnen wir die neue Predigtserie in dieser Woche, in diesem Monat auch. Die heißt Wake Up. Gibt es ein Bild dazu? Wake Up. Also wach auf. Sag mal, wach auf. Sag zu deinem Nachbarn. Hey, wach auf. Kuckuck, ich bin da. Okay. Und wir wollen erweckt in das neue Jahr reingehen. Amen. Hey, wir wollen wirklich erweckt sein und auch das alles mitkriegen, was Gott zu tun hat in diesem Jahr mit uns. Und deswegen starten wir in dieses neue Jahr mit Gebet und Fastenzeit. Gebet und Fastenzeit. Gebet wird verstärkt durch Fasten, wie ein Dieselmotor, durch Turbo. Da beginnst du auch gleich mit zu füllen. Gebet und Fasten. Und wenn du das an Fasten denkst, dann sagt dein Fleisch, nein, nicht schon wieder. Ich werde aggressiv, wenn ich faste. Ich werde depressiv, wenn ich faste. Okay, das sagt vielleicht dein Fleisch, aber dann meldet sich dein Geist. Und er sagt, yes, endlich, genau das brauche ich. Okay, und dieses Stinkefleisch soll schweigen. So sagt dein Geist. Dieses Fleisch, dieses Biest, der soll endlich schweigen lernen. Der soll Demut lernen. Der soll Stille lernen. Und wer von diesen beiden gewinnt, Geist oder Fleisch, da entscheidest du allein. Da entscheidest du allein. Und ich wünsche dir so sehr, dass dein Geist gewinnt in diesem Streit ums Fasten und ums Gebet. Und ich sagte, der Teufel wird versuchen, dich abzulenken. Und du wirst vielleicht morgen früh aufstehen und sagen, hey, ich war noch nie so hungrig gewesen in meinem Leben. Ich würde gern jetzt seinen ganzen Ochsen fressen. Kannst vielleicht erleben. Aber weißt du, das ist genau das, worum es geht. Wir sollen unser Fleisch auch mal richtig demütigen. Oh, das braucht er. Das braucht dein Fleisch. Und wenigstens einmal im Jahr beginne mal den Tag nicht mit Frühstück, sondern mit der Bibel. Mit der Bibel und auch mit Gebet. Verstehst du? Und mit Wasser. Viel Wasser. Okay? Also Wasser, Gebet und Bibel. WGB. Anstatt Frühstück, WGB bitte. WGB oder WBG, wie auch immer. Und das ist nicht Wohnungsbaugenossenschaft, sondern Wasser, Brot und Gebet. Wasser, Bibel und Gebet. Amen. Hörst du? Sag bitte WGB. Sag bitte nochmal zu deinem Nachbarn. WGB. WGB. Amen. WGB anstatt Frühstück. WGB anstatt Mittag, wenn du es schaffst. Oh. Ja, und dann am Abend kannst du schon Abendessen und auch Frühstück und Mittag dazu verputzen. Kannst du machen von mir aus. Aber so machen wir das. Nächste Woche, ab Montag bis Sonntag, versuch mal WGB, okay? Wort Gottes, Wasser und Gebet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Amen. Das machen wir, oder? Jawohl. Das machen wir auch jedes Jahr. Und so beginnen wir diese neue Serie mit dem ersten Thema. Und dieses Thema heißt so geheimnisvoll, deine Personalakte. Und jeder wünscht zu jedem auch in diesem neuen Jahr Gesundheit und Frieden und Freude und Freunde. Ich wünsche dir aber, dass du in deine Personalakte, die im Himmel aufbewahrt ist, reinschaust. Oh, und da etwas entdeckst. Da ist etwas für dich. Und dass du in dieser Woche da hineinschauen kannst. Welche Personalakte? Ja, es gibt eine tatsächlich für dich auf deinen Namen. Und die wird geführt im Himmel. Und da ist, es geht nicht um mehr und nicht um weniger als um dein Schicksal. Und das Schicksal eines Menschen. Wir glauben an das Schicksal und viele Menschen glauben an das Schicksal, aber Christen glauben ein bisschen anders als die übrigen. weil ich werde jetzt gleich erklären, warum. Wenn wir unter Schicksal Gottes Plan verstehen, ein Szenario, was festgehalten wurde, dann ist das das, was ich meine unter Schicksal. Es gibt einen Plan für dein Leben, es gibt tatsächlich ein Szenario, was Gott als Hauptregisseur geschrieben hat für dein Leben, und das ist der Wille Gottes für das einzelne Leben. So verstehen wir das und nicht anders. So, lass uns lesen dazu drei Bibelstellen, und ich möchte Anna bitten, dass sie das vorliest. Erste Bibelstelle, Psalm 139, Vers 14 bis 17. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unter, auf die Erden. Deine Augen sahen mich schon, als ich ungeformten Keim war. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keine von ihnen war. Hörst du? In deinem Buch, sag mal Buch. Buch, sag nochmal. In deinem Buch sind aufgeschrieben, was? Alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. David, woher weißt du das? Hey, er hat da reingeschaut. Er war da in der Kanzlei Gottes und hat es gesehen. So, bitte noch Bibelstelle weiter. Malachi 3,16. Malachi 3,16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für alle, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Ein weiteres Buch. Hörst du? Hey, es gibt noch ein weiteres Buch und da steht ein Gedenkbuch, wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten. Oh, das ist auch ein weiteres Buch. Das ist interessant. Okay, dann bitte noch eine Bibelstelle. Offenbarung 20, Vers 11 und 12. Und ich sah einen großen weißen Thron auf die und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Viele Bücher, plötzlich viele, viele. Bücher. Und da ist ein Buch besonders, ein Buch des Lebens heißt es. Also viele, viele Bücher. Und das sind diese Bücher des Einzelnen von uns, Gedenkbücher, die Personalakten. Aber dann gibt es noch eines Buch besonders, Buch des Lebens. So, da kommt eine wichtige Erkenntnis, wenn du diese drei Bibelstellen liest. Hey, der Himmel regiert über die Erde. Er hat eine Bestimmung für einzelne Menschen. Gott hat einen Plan für einzelne Völker, aber auch für einzelne Menschen. Das ist so krass. Das ist so was Wunderbares. Er hat einen Gedanken gehabt, bevor er dich und mich geschaffen hat. Du bist kein Zufall. Und Schicksal wird oft mit Fatalismus verwechselt. Fatalismus ist nicht Schicksal. Was ist Fatalismus? Wenn man den Dingen freien Lauf lässt und sagt, so soll es bleiben und so ist mein Schicksal. Nein, das ist falsch. Wenn man den Dingen freien Lauf lässt, das ist Fatalismus. Wenn die Menschen sagen, was mit mir geschieht, egal was geschieht, das ist mein Schicksal, das ist falsch. Das ist ein Irrtum. Und Fatalismus nimmt den Menschen die Verantwortung ab. Aber das ist gerade das Falsche. Wir haben die Verantwortung für unser Leben nach wie vor. Das ist kein Schicksal, wenn du so sagst. Also stell dir vor, du springst aus einem fahrenden Auto, du bist der Fahrer und dann springst du raus. Und dein Auto fährt irgendwann in einen Graben. Und dann sagst du, ups, das ist der Schicksal. Nein, das ist kein Schicksal, das ist Dummheit. Amen. Oder noch schlimmer, jemand springt vom 5. Stock, stirbt natürlich dabei und die anderen schauen und sagen, hey, das war sein Schicksal. Das ist aber auch kein Schicksal von Gott. Verstehst du? Das war niemals der Plan Gottes für sein Leben. Und etwas läuft schief und die Menschen sagen, das ist mein Schicksal. Nein, ist es nicht. Das ist Fatalismus, das ist kein Schicksal Gottes. Und viele Menschen sind neugierig nach der Zukunft. Sie möchten erfahren, was so auf sie zukommt. Und deswegen gibt es eine Hochkonjunktur bei Astrologie, Okkultismus und Wahrsagerei. Da gibt es immer wieder Geschäfte. Und dieses Geschäft wird nie still werden, weil es eine große Nachfrage nach diesem Wissen gibt. Und die Menschen möchten doch erfahren, ja, was kommt auf mich zu in diesem neuen Jahr? Deswegen auch Horoskope und so weiter. Alles das, was von dieser Richtung kommt, ist von unten. Und wir wissen, wer der Kenner ist. Wer hat dieses Wissen? Wer ist der Inhaber von dem Wissen über die Zukunft? Und er kennt die Vergangenheit, er kennt die Gegenwart, aber er kennt eben auch die Zukunft. Unser himmlischer Vater, der Schöpfer, der das alles geschaffen hat und einen Plan hat. Er kennt die Vergangenheit in deinem Leben, aber genauso auch deine Zukunft. Ein Pastor, den ich kenne, er war auch bei uns vor einigen Jahren, hat vor kurzem etwas erzählt, ganz Interessantes. Eine Frau aus Baltikum saß mal mit ihrer Mutter zusammen in der Küche. So, und die haben einfach so geplaudert, wie die Frauen das einfach mögen. Okay, die haben einfach geplappert und die Mutter sagte, weißt du, als ich schwanger mit dir war, da habe ich schon bereits gewusst, welchen Namen du haben sollst. Und sie hatte den Namen Natascha. Also jede dritte Frau im bestimmten Alter in Russland heißt Natascha. Und sie sagte, ich wusste schon, ich muss dir diesen Namen geben. Und die Frau, die Tochter, sagte, weißt du, eigentlich finde ich den Namen überhaupt nicht hübsch. Also es gibt viel schönere Namen. Es passt mir eigentlich nicht so, weißt du. Aber, und die Mutter war schon beleidigt, weißt du. Die hat natürlich auch sich dann geäußert und dann gab es ein bisschen Streit. Oh, und dann hat die Tochter gesagt, entschuldige mich bitte, alles ist gut, danke. Und dann gingen die beiden schlafen und die beiden waren Christen. Und am nächsten Tag, es war Samstag, am nächsten Tag gingen die in die Gemeinde, am Sonntag. So, hört zu. Diese Tochter kommt rein und da geht auf sie eine andere Frau zu, irgendeine unbekannte, total unbekannte Frau. Die Gemeinde war groß. Oh, und dann kommt sie zu ihr und sagt, entschuldigen Sie mich bitte vielmal. Und sie war so ganz komisch, sagte, ja, was ist los? Oh, und dann sagte sie, wissen Sie, als ich heute Nacht träumte, hat mich der Herr aufgeweckt. Und dann hat er mir ihren Gesicht gezeigt. Und er sagte zu mir, morgen früh kommt diese Frau in die Gemeinde. Bitte geh auf sie zu und sag ihr, den Namen, den sie hat, das ist der richtige Name für sie. Das ist der Name Natalia und das bedeutet Gesegnete. Also ich habe das gewünscht, dass sie diesen Namen hat. Und dann geh auch zu ihrer Mutter und sag auch ihr, dass sie diesen richtigen Namen ausgesucht hat für ihre Tochter. Diese Frau, diese Tochter, die war dann noch komischer als die Frau. Die schaute so ganz verwirrt, weil die Frau überhaupt nicht ihren Namen kannte. Sie kannte weder sie noch ihre Mutter. Aber weißt du, Gott kennt unsere Gespräche sogar, wenn wir in der Küche sitzen. Er kennt unsere Gespräche im Schlafzimmer. Er ist der heimliche Zuhörer von allen unseren Gesprächen. Und es mal, oh, vielleicht schaudert es dich dabei, aber eigentlich müsste es dich erfreuen, er ist immer da. Er ist immer da. Und er hört dir zu. Amen. Amen. Und wir denken, er soll nur unsere Gebete hören. Bitte. Himmlischer Vater, Amen. Okay, und dann gehst du und denkst, okay, ich habe abgeschaltet. Okay. Gott, auf Wiedersehen, ciao, ciao. Nein! Amen. Er ist immer noch da. Und er hört genau auf dein Gespräch. Und weißt du, manchmal wirken unsere Gespräche auf unser Leben viel mehr als unser Gebet. Es ist erstaunlich. Weißt du, die Israeliten haben in der Wüste gesagt, hey, wir sterben hier. Was soll das Ganze? Hey, Mose, was machst du da? Und es steht in der Bibel geschrieben, und Gott hörte dieses Gespräch. Und sie sind tatsächlich auch gestorben. Obwohl sie niemals dafür gebetet haben, zu sterben. Aber das Gespräch unter diesen Menschen hat sie dazu gebracht. Und dein Gespräch hört immer wieder Gott in deiner Küche, in deinem Auto, egal. Ey, er ist da. Er ist da. Ey, er ist da. Amen. Und ab und zu erwischt mich Gott auch bei einem Gespräch und da sagt er auch was dazwischen. Ich kann das richtig hören. So ganz laut. Er redet was dazwischen. Ja? Also öfters, es ist öfters so, dass Gott spricht in einem Gedanken. Einfach Gedanke. Einfach ein Gedanke. Aber manchmal spricht er ganz deutlich. Ganz laut. Einmal bin ich wollte einen Zug erwischen und dann rannte ich, weil ich dachte, der Zug fährt jetzt los. Ey, und ich renne und dann höre ich plötzlich ganz laut: Bleib ruhig, der Zug fährt um 16.42 Uhr. Ah? Okay. Ich war etwas kleingläubig, bin trotzdem gelaufen, so ein bisschen langsamer. Okay. Dann bin ich angekommen, schau auf den Zeitplan, weil der Zug war nicht da. Und was meinst du? Da stand tatsächlich 16.42 Uhr. Oh, interessant. Gott kennt auch die Fahrpläne. Weißt du? Und er möchte nur dir zeigen, ich bin da. Was er damit zeigen wollte, nicht, dass er jetzt die Fahrauskunft für mich spielen wird, für die Zukunft. Nein, wird er nicht. Du brauchst immer wieder deine Fahrauskunft anzurufen oder auch anschauen. Nein, aber er möchte dir zeigen, ich bin da und ich kenne jedes Detail über dein Leben und ich habe sogar Interesse daran. Wow. Gott ist so gut. Absolut verrückte Sachen kann ich euch erzählen, aber Gott ist wirklich immer da. Es gibt mehrmals solche Zeugnisse auch in meinem Leben, wo ich nur staunen konnte, je. Bist du wirklich daran interessiert? Ja, sagte Gott, ja. Ja, ich will dir helfen. Und er füllt immer mit. Er hört immer mit, er füllt immer mit. Halleluja. Amen. Gott ist immer da. Gib ihm einen großen Applaus. Halleluja. Glory, glory, glory, glory, halleluja. Und er kennt nicht nur deine Gegenwart, er kennt auch deine Zukunft. Wow. Das ist vielleicht noch verrückter, ne? Aber es steht schon fixiert. Deine Zukunft. Er möchte etwas in deinem Leben. Und als Kinder Gottes dürfen wir in die Zukunft reinschauen. Wir dürfen da ein wenig hineinschauen. Hinter die Kulissen, wo eigentlich keiner reinschauen darf. Hinter diese Geheimnisse reinschauen. In die Kanzlei Gottes reingehen. Versuch mal in die Kanzlei der Bundeskanzlerin zu kommen. Oder schau mal die Geheimnisakten von der Geheimpolizei. Nein, wirst du niemals zugelassen. Da steht Top Secret. Hey, Zutritt verboten für dich. Aber Gott lässt seine Kinder in seine Kanzleien reinschauen und sagt, hey, komm her, ich will dir was zeigen. Und wenn wir das Reich Gottes kommen, dann gibt es da wirklich eine Kanzlei. Das haben wir jetzt gelesen und gesehen. Da wird sehr intensiv gearbeitet. Es gibt eine Abteilung für Statistik. Okay, es wird registriert. Heute hat man für zwei Kinder gebetet. To do, Anna, Jonathan. Eingeschrieben, gesegnet. Bam, Stamm drauf. Stempel drauf. Zwei Kinder wurden gesegnet. Hey, Gott hat es vermerkt. Amen. Okay, und da gibt es eine Abteilung für Registrierung und so weiter. Wir lesen von dieser Gottesbuchhaltung. Offenbarung 20,11. Kannst du bitte nochmal? 20,11. Und ich sah einen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Weiter? Ja. Und ich sah die Toten, kleine und große, und vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Buchhaltung Gottes. Wow. Wenn du Zahlen magst, dann hast du einen Job im Himmel in der Zukunft. Halleluja. Ja, du wirst niemals ohne Job bleiben. Der Himmel mag Zahlen. Oh, und es werden auch viele Bücher geführt. Du liest sogar ein ganzes Buch in der Bibel, die heißt Zahlen, Numeri. Okay? Und ich sehe in der Bibel, dass es drei Bücher oder Akten über jeden Menschen gibt. Und das erste Buch, hört zu, heißt Schicksal, beziehungsweise Plan Gottes. Okay? Das ist das erste Buch für dein Leben. Und bevor wir geboren wurden, bevor du als Kind da warst, bevor Deutschland entstanden ist, Gott hatte einen Plan für dieses Land. Gott hatte einen Plan für dein Leben. Bevor irgendein Ding in diesem Universum entstanden ist, Gott hatte einen Plan für dieses Ding. Amen. Bevor er einen Stern geschaffen hat, hat er bereits einen Plan, eine Trajektorie, eine Linie für dieses Planet. Es ist nicht von ungefähr. Und David sagt, in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Und das zweites Buch, sagt zwei. Zweites Buch heißt das Buch der Erinnerung oder des Gedächtnisses, wie wir gelesen haben. Und das ist unser Lebenslauf, Biografie von einem Menschen. Und in Offenbarung steht auch, unsere Werke folgen uns nach. Das ist das Einzige, was du auch in den Himmel mitnehmen kannst. Nicht deine Karosse, nicht deine irgendeine Möbelblötzen ist das alles, sondern du nimmst deine Werke mit. Und unsere Werke sind im Himmel fixiert. Das ist die Personalakte von deinem Leben. Und im Buch der Offenbarung heißt es, unsere Werke gehen uns nach. So, drittes Buch, sag bitte drei, alle zusammen. Drei, das dritte Buch heißt Buch des Lebens. Und da stehen nur Namen. Nur Namen. Und in diesem Buch wird man hineingeschrieben, und da werde ich ganz deutlich, wenn die Eintragung im ersten Buch mit der Eintragung im zweiten Buch übereinstimmt. Nochmal, in das dritte Buch wirst du reingeschrieben, wenn die Eintragung im ersten Buch, dein Schicksal, dein Plan, mit der Eintragung im zweiten Buch, dein tatsächliches Leben, übereinstimmt. Dann kommst du in das dritte Buch, das Buch des Lebens. Alle Kinder Gottes sind in dieses Buch hineingeschrieben, weil sie den Willen Gottes für ihr Leben erkannt haben. Nicht ins Detail, aber sie haben bereits etwas erkannt. Und sie haben das ewige Leben. Und was du noch wissen musst, wer nicht in dieses Buch hineingeschrieben ist, der gehört ins Feuersee. So deutlich ist auch unser Gott und so deutlich spricht auch die Bibel. Jeder, der nicht in dieses Buch des Lebens hineingeschrieben ist, wird im Feuersee brennen die ganze Ewigkeit. So ist eindeutig das Gottes Wort. Und unsere Weisheit besteht darin, dieses Szenario Gottes für mein Leben, für dein Leben zu erkennen. Denn das ist das Beste, was du haben kannst. Denn Gott ist der Anfänger von deinem Leben. Er kennt auch, was besser für dich ist. Und ich kann wirklich mich ruhig darauf verlassen, ich werde niemals etwas Besseres für mein Leben ausdenken können, als es bereits fixiert ist. Manche Menschen sagen, es ist doch mir egal, was da oben fixiert ist. Ich habe mein Leben, ich möchte mein Leben auch leben, wie ich will. Okay, kannst du machen, von mir aus. Kannst du gerne versuchen. Dieses Experiment wird aber im Feuersee enden und mit Chaos in dieser Welt. Nur damit jeder Bescheid weiß. So wird es einfach sein. Weißt du, wenn du ein iPhone kriegst, iPhone 10, oder wenn du Apple-Produkte nicht magst, kannst du von mir aus Samsung 10 bekommen. So, und dann sagt derjenige, der dir das schenkt, hör mal, du kriegst eine besondere PIN, damit du dieses Ding, dieses Handy auch richtig nutzen kannst. Okay, und dann kannst du Software updaten und dann gibt es jede Menge Möglichkeiten. Du hast das so hunderte Funktionen. Und derjenige sagt, nee, ich will nur telefonieren damit. Ist mir doch egal, deine PIN. Und was denkst du, ist schon bekloppt, oder? Ist bekloppt, ja, finde ich auch. Und so machen manche Menschen mit Gott und sagen, hey, deine PIN interessiert mich doch, ein Dreck. Ist doch wurscht, was du da für einen Plan gesetzt hast. Hey, ich bin der King. Ich bin meines Glückes Schmied, heißt es, ja? Kannst du gerne probieren. Aber es wird nicht Gutes daraus kommen. Ihr Lieben, Gott hat einen besseren Plan für unser Leben. Amen. Yeah. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Halleluja. Und soll jemand denken, nein, ich bin ein Zufall. Ich bin nur ein Stäubchen im Universum. Da irrst du dich gewaltig. Es gibt keinen Zufall in dieser Welt. Die Zufallsquote in dieser Welt ist gleich null. Gott ist der Schöpfer. Und er hat für jeden einen Platz. Für jedes Planet, für jeden Planet, für jedes, für egal was. Du kannst sagen, was du willst. Gott hat einen Plan. Und die Bibel sagt, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes. Wie macht der Himmel das? Ja, weil jedes Planet ihren Platz kennt. Der Planet Mars hat noch nie gesagt, hey, warum muss ich mich um die Sonne drehen? Ich fliege lieber zu Saturn und flöttere ein bisschen mit ihm. Ja, hat es irgendein Planet gesagt? Dann wäre tatsächlich ein Chaos, dann wäre ein Fluch über diese Erde ausgebrochen. Aber jeder Planet kennt seinen Platz und die machen, indem sie das tun, was Gott ihnen vorgesetzt hat, verkündigen sie die Herrlichkeit Gottes. Und wir werden auch mit den Sternen verglichen in der Bibel und genau die irdischen Sterne, du und ich, wir erlauben uns manchmal den Luxus, nicht unseren Weg zu fliegen, nicht unseren Weg zu gehen, sondern irgendwas, was Gott nicht haben will. Und dann wundern wir uns über irgendeine Probleme, Katastrophen in unserem Leben. Und schau mal auf die Bäume. Die Bäume sind auch von Gott bestimmt für eine bestimmte Frucht. Okay? Und ein Kirschenbauer hat noch nie gesagt, warum muss ich die Kirschen produzieren? Ich will lieber Bananen machen. Hat noch nie gesagt, niemals. Okay, aber die Menschen erlauben sich und sagen, nein, ich will es nicht, ich will was anderes. Okay, diese Menschen bringen dann irgendwas anderes, aber nicht das, was Gott will. Und Jesus sagte, ich habe euch erwählt, damit ihr geht und Frucht bringt. Und Frucht bringt. Ey, das ist der Wunsch des Schöpfers von dir. Amen. Gott sagt den Menschen, ich will in deinem Leben Frucht sehen. Und so sagte er zu uns allen auch seinen allgemeinen Plan. Dieser Plan sind seine Gebote. Zum Beispiel Gott sagt, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Und irgendeine deutsche Eiche sagt, ich will aber lügen. Und dann wird aus dieser Eiche Brennholz gemacht. Brennholz. Ich will aber Ehe brechen. Gott sagt aber, nein, das ist aber falsch. Ich will aber. Ich weiß, was besser ist. Ja, dann wirst du irgendein Chaos haben. Anstatt im Gotteswillen zu leben, nach diesem grandiosen Plan Gottes, macht der Mensch irgendein eigenes Ding und er zerstört einfach das wunderbare Schicksal von Gott. So, die erste Basiswahrheit lautet, Gott hat einen vollkommenen Plan für jedes Leben, für jeden Menschen. Und du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Die zweite Wahrheit lautet aber, jeder von uns hat die Möglichkeit, eigenen Weg zu gehen. Wir sind nicht die Marionetten, nicht die Puppen, die Gott jetzt lenken wird. Und egal was kommt, es ist immer nach seinem Willen. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Und es ist immer die Möglichkeit da. Jeder darf den Willen Gottes gehorsam oder eben ungehorsam sein. Jeder darf in Gottes Kanzlei reinschauen oder eben auch es sein lassen. Jeder darf beten oder auch nicht. Jeder darf von neuem geboren werden oder auch nicht. Jeder darf sich aussuchen, was er will. Du kannst beides haben. Du kannst Gottes Willen erfüllen, in deinem Leben Schicksal Gottes erleben, wunderbares Leben haben, mit Schwierigkeiten, klar, ist, gehört dazu, aber du wirst durchkommen, du wirst auch einen Platz im Himmel haben und Ewigkeit mit ihm zu genießen. Oder es wird alles kaputt sein und du wirst irgendwas schon leben, erleben und anstellen, aber niemals im Sinne Gottes. Willst du kaputt machen oder Schicksal Gottes erleben und auch weiterentwickeln? Das kannst du auch. Es gibt Minimum und Maximum, was du im Gott haben kannst. Du darfst in diesem Jahr 2018 in Gottes Plan hineinleben und dann auch ihn weiter und weiter entwickeln. Ein Professor wurde mal gefragt, was ist das Wichtigste im Christentum? Und alle standen da mit Schrift und Papier, mit Stift und Papier und wollten etwas ganz schrecklich Ernstes hören. Oh, und der Professor hatte nur ein Zitat aus Kinderlied gesagt. Er sagte, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Und das ist tatsächlich das Wesentliche oder das Wichtigste im Christentum. Du hast die Liebe Gottes erkannt in deinem Leben. Du hast erfahren, dass er als Vater für dich sorgt. Du verstehst und du begreifst es nicht nur mit Kopf, sondern auch mit Herzen. Ich bin kein Zufall. Ich bin sein Gedanke. Er interessiert sich für mich. Dann hast du bereits das Wesentliche, das Wichtigste in deinem Glauben erfahren. Wir dürfen aber weitergehen. Und dieses Wissen von Gott genau für heute, genau für morgen, genau für dieses Jahr erfahren. Weißt du, manche Menschen bleiben einfach stecken in diesem allgemeinen Willen Gottes. Ja, ich weiß, ich soll nicht lügen. Ich weiß, ich soll Papa, Mama auf Papa, Mama hören. Oh, ich soll das und jenes. Das ist okay, Gott, ich weiß. Aber es gibt noch einen konkreten Willen Gottes für dein Leben. Und genau darum geht es mir. Wir sollen in dieses Buch reinschauen. Personalakte. Das ist das allgemeine Wissen. Das ist für jeden da. Du schaust rein und weißt, Gott will das für mein Leben. Klasse. Super. Aber bleib nicht stehen, sondern geh da hinein, wo genau um dein Leben es geht. Und connecte dich mit Vater im Himmel. Und frag ihn für dein Leben. Hey, was willst du für mich? Deine Berufung für mein Leben. Was hast du für Gedanken um mein Leben? Dann hast du ein ganz anderes Niveau, ganz andere Qualität in deinem Leben. Und Gott hat tatsächlich dieses konkrete Plan. Und Paulus sagt, ein Stern unterscheidet sich von anderem Stern in Glanz. Gott hat unterschiedliche Pläne. Er ist reich an Kreativität. Amen. Er hat kein Kopiergerät. Tudun, tudun, tudun, tudun. Nein, du bist ein Original. Wow. Ich habe einen individuellen Plan für mein Leben. Er hat ein Schicksal genau für mich. Und Gott ist wirklich reich an Kreativität. Schaut mal um dich rum. Und wenn du ein Phlegmatiker bist zum Beispiel, dann bleib Phlegmatiker. Wenn du ein Choleriker bist, dann bleib ein Choleriker. Okay, also es ist wirklich ganz unterschiedlich, auch von der Natur her. Und Gott möchte, dass du aber seinen Plan kennenlernst. Schau mal bitte Jesaja, das ist das Letzte, was ich sagen will. Jesaja 30, 21. Ich habe gestern das gelesen, das hat mich so bewegt. Schau mal, Jesaja 30, 21. Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Hoffnung für alle, das ist eine andere Übersetzung, sie sagt so, schön. Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme. Halt, dies ist der Weg, den ihr gehen sollt. Tatsächlich, wenn du in der Stille bist, da hörst du diese Stimme. Halt! Denkst links oder rechts, links oder rechts. Und dann hörst du, wenn du in die Stille kommst, halt, wenn du falsch gehst. Da beginnt etwas in dir zu brödeln und sagt, ich weiß, es ist falsch. Ich weiß, jeder von uns, wenn du Geist Gottes hast, da hast du schon das erlebt. Du weißt, wovon ich rede. Weil der Heilige Geist ist da und er ist der Instrukteur in uns. Amen. Er hat einen konkreten Willen für dich. Lass uns die Augen schließen. Gott, du bist da. Du bist in unserem Leben immer da. Du bist immer da. Egal, ob ich das spüre oder nicht, egal, ob ich das höre oder nicht. Oh, egal, ob ich das fühle oder nicht. Aber wir möchten es hören. So, wir möchten es lernen, in die Stille hineinzukommen und im Gebet auf dich zu warten. Im Gebet auf dich zu hören. Wir sind nicht die Schlauen. Wir möchten auch niemals sowas darstellen, ja. Sondern wir brauchen deine Weisheit. Wir brauchen deine Führung, Heiliger Geist. Wir verlassen uns nicht auf unser Verstand, sondern wir suchen dich, wir suchen deinen Willen. Auf allen unseren Wegen möchten wir dich, deinen Willen erkennen. Sag mit mir, Heiliger Geist, sag in deiner Sprache, Heiliger Geist, ich brauche dich, ich brauche deine Führung, ich möchte deine Stimme hören, ich werde in diese Zeit hineinkommen mit Gebet und Fasten. Weil ich deine Stimme hören möchte. Weil ich in meine Personalakte reinschauen möchte. Halleluja. Danke, Herr, dass es diese Personalakte gibt. Es gibt tatsächlich. Danke, Herr, dass du über uns bereits gedacht hast.